Am 1. Oktober gab es die Sportspiele zum 70. Gründungstag der Kim Il-sung Universität. Kim Jong-nam, Kim Gi-nam und Choi Tae-bo sowie die Funktionäre, Lehrer und Studenten der Uni sahen sich die Sportspiele an.